ist ein Lied über alte Leute und ihre Probleme. Schon jeden früh um 7 steigt der Alte aus seinem Bett. Und er denkt an eine Menge Sachen, die er gern oder wieder hätte. Und er denkt an seine Frau, die ihm gestorben schon vor Jahren. Und er denkt besonders daran, wie stark sie zusammen waren. Nun steht er am offenen Fenster und guckt müde in den Hof. Und drüben an der Hauswand steht noch immer Wilhelm ist doof. Nun steht er am offenen Fenster und guckt müde in den Hof. Und drüben an der Hauswand steht noch immer Wilhelm ist doof. Friert sie ihn mal auf dem Fenster, der macht sich im Ofen warm. Dabei murmelt er vor sich her, es ist kalt aus Gott erbarmen. Mittags geht er in die Kneipe, weil er Hunger hat und Durst. Und er bestellt sich, was er halt immer isst, ein Bier und eine Brühe mit Wurst. Im Frühjahr hat seine Frau gekocht, und die kommt das verdammt nochmal gut. Und jetzt steht er allein in der Kneipe rum, bei Brühe, Mantel und Hut. Denn früher hat seine Frau gekocht und die konnte es verdammt nochmal gut. Und jetzt steht er allein in der Kneipe rum, bei Brühe, Mantel und Hut. Nachmittags brüllt sich in die Kneipe, was Säufernachwuchs ist. Man schiebt den Alten beiseite. Mensch, hau ab und mach keinen Mist. Und er steht auf der Straße und er denkt, warum seid ihr nicht fair? Und er sagt sich schon zum 100. Mal, hier gehst du nie wieder her. Doch am nächsten Tag, da kommt er wieder, weil die Einsamkeit ihn dazu treibt und da nichts anderes hat, tut er das, was ihm noch bleibt. Und am nächsten Tag, da kommt er wieder, weil die Einsamkeit ihn dazu treibt und da nichts anderes hat, tut er das, was ihm noch bleibt. Vielen Dank.